Erster Israel drehte um. Sie gingen zur Wüste. Jahwe hatte es befohlen. Sie gingen lange um das Seirgebirge herum. Zweiter Jahwe sprach zu mir. Dritter, ihr seid lange genug hier. Geht jetzt nach Norden. Vierter sagt dem Volk, ihr geht durch das Land Esaus. Sie wohnen in Seir. Sie werden Angst haben. Seid aber vorsichtig. Fünfter, beginnt keinen Krieg mit ihnen. Ich gebe euch kein Land von ihnen. Ich gab das Seirgebirge Esau. Sechster, kauft Essen von ihnen für Geld. Kauft Wasser von ihnen für Geld. Dann habt ihr genug. Siebter, Jahwe, dein Gott, hat dich gesegnet. Er half dir in der Wüste. 40 Jahre war Jahwe mit dir. Dir fehlte nichts. Achter, wir gingen weg von Esaus Söhnen in Seir. Wir gingen durch die Wüste. Wir gingen weiter zur Wüste Moabs. Neunter, Jahwe sprach, kämpft nicht gegen die Moabiter. Ich gebe euch kein Land von ihnen. Ich gab A den Nachkommen Lots. Zehnter, früher wohnten Emiter dort. Sie waren groß und viele. Sie waren wie die Enakiter. Elfter, man nannte sie Rephaiter. Die Moabiter nannten sie Emiter. Zwölfter, früher wohnten Horiter in Seir. Esaus Söhne vertrieben sie. Sie nahmen ihr Land. Israel tat dasselbe mit seinem Land. 13. geht jetzt und überquert den Bach Sarit. Wir überquerten den Bach Sarit. 14. wir waren 38 Jahre unterwegs. Alle Männer, die kämpfen konnten, starben. Jahwe hatte es so gesagt. 15. Jahwe selbst half, sie alle zu töten. 16. alle Männer, die kämpfen konnten, waren tot. 17. dann sprach Jahwe zu mir. 18. du gehst jetzt durch das Land der Moabiter, durch Ar. 19. du kommst bald zu den Ammonitern. Kämpft nicht gegen sie. Ich gebe euch kein Land von ihnen. Ich gab es den Nachkommen Lots. 20. auch dieses Land war Rephaiterland. Früher wohnten Rephaiter dort. Die Ammoniter nannten sie Samsummiter. 21. sie waren groß und viele, wie die Enakiter. Jahwe tötete sie. Die Ammoniter nahmen ihr Land. Sie wohnen dort bis heute. 22. Jahwe tat dasselbe für Esaus Söhne. Er tötete die Horiter vor ihnen. Sie nahmen ihr Land. Sie wohnen dort bis heute. 23. die Aviter wohnten in Dörfern bis Gaza. Kaftoriter kamen aus Kaftor. Sie töteten die Aviter. Sie wohnten dann dort. 24. geht jetzt und überquert den Arnonfluss. Ich gebe dir König Sihon. Ich gebe dir sein Land. Beginne den Kampf. 25. von jetzt an werden alle Völker Angst haben. Wenn sie von dir hören, werden sie zittern. 26. ich schickte Boten von Kedemot. Sie sprachen friedlich zu König Sihon. 27. ich möchte durch dein Land gehen. Ich bleibe nur auf der Straße. 28. verkaufe mir Essen und Wasser für Geld. Ich will nur durch dein Land gehen. 29. Esaus Söhne und Moabiter erlaubten es. Ich will über den Jordan gehen. Zu dem Land, das Jahwe uns gibt. 30. König Sihon wollte uns nicht durchlassen. Jahwe machte ihn stur. So konnte Jahwe ihn dir geben. 31. Jahwe sprach, ich habe dir Sihon und sein Land gegeben. Nimm jetzt sein Land. 32. Sihon kam mit seinem Heer. Er wollte bei Jahaz kämpfen. 33. Jahwe, unser Gott, gab ihn uns. Wir besiegten ihn und sein Heer. 34. wir nahmen alle seine Städte ein. Wir töteten Männer, Frauen und Kinder. Niemand entkam. 35. wir behielten das Vieh und die Beute. 36. von Aroa bis Gilead. Kein Ort war zu schwer. Jahwe, unser Gott, gab uns alles. 37. aber du nahmst das Land der Ammoniter nicht. Jahwe, unser Gott, hatte es verboten.